Ich habe den ersten Befehl Eisenhowers ausgegraben, als Westsachsen und Thüringen besetzt war. Eine Fundgrube. Wenn man denselben benutzt in der heutigen Versammlung, was hat der Gauner versprochen? Was hat er gelobt in der damaligen Zeit und was haben sie gehalten? Oder Eisenhower war damals ein sehr redseliger Herr. Er hat auf einer Pressekonferenz erklärt, das russische Volk ist das friedfertigste der ganzen Welt. Er komme außerordentlich gut mit denselben aus und werde auch in Zukunft mit denselben aus. Oder hat erklärt im Jahre 45 auf einer Konferenz in Moskau, als er gefragt wurde, ob etwa die deutschen Industriellen nicht an ihn herantreten, um wieder ihre Rüstung aufzubauen. Entrüstet erklärt Eisenhower, das solle einer wagen, der könne was erleben. Warum benutzen wir das nicht? Es gibt noch viele, viele andere solcher Beispiele, die ich anführen könnte. Ich bin der Meinung, man benutzt sie viel zu wenig. Wir müssen ihnen die Maske vom Gesicht reißen. Das ist eine unserer Aufgaben mit, damit das Volk die verlogene Fratze dieser Burschen endlich erkennt. Ich habe oft die Meinung, sie kennen sie nicht.